Erst nach langer Zeit, als der Herr den Israeliten Ruhe vor allen ihren Feinden gegeben hatte, war Josua sehr alt. 2. Josua rief alle Israeliten zusammen, darunter ihre Anführer, Richter und Beamten, und sagte zu ihnen, ich bin jetzt alt geworden. 3. Ihr habt selbst gesehen, was der Herr, euer Gott, mit all diesen Völkern gemacht hat, denn er hat sie vor euch besiegt. Der Herr, euer Gott, hat nämlich selbst für euch gekämpft. 4. Ich habe euch nun das Land dieser Völker, die noch übrig sind, als Erbbesitz gegeben. Dies geschah durch das Los für jeden Stamm, vom Jordan bis zum Mittelmeer im Westen, zusammen mit den Völkern, die ich bereits besiegt habe. 5. Der Herr, euer Gott, wird diese Völker selbst vor euch vertreiben und sie aus dem Land jagen, damit ihr ihr Land einnehmen könnt, so wie der Herr, euer Gott, es euch versprochen hat. 6. Seid also sehr stark und haltet euch genau an alles, was im Gesetzbuch von Mose geschrieben steht. Weicht nicht davon ab, weder nach rechts noch nach links. 7. Mischt euch nicht unter diese Völker, die noch bei euch leben. Nennt nicht die Namen ihrer Götter, schwört nicht bei ihnen, dient ihnen nicht und betet sie nicht an. 8. Haltet euch stattdessen an den Herrn, euren Gott, so wie ihr es bis heute getan habt. 9. Deshalb hat der Herr vor euch große und starke Völker vertrieben. Bis heute konnte euch niemand widerstehen. 10. Einer von euch konnte 1000 Feinde vertreiben, denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gekämpft, wie er es euch versprochen hat. 11. Passt also gut auf und liebt den Herrn, euren Gott, denn euer Leben hängt davon ab. 12. Wenn ihr euch aber abwendet und euch den restlichen Völkern anschließt, die noch bei euch leben, indem ihr heiratet und euch mit ihnen vermischt, 13. dann sollt ihr wissen, dass der Herr, euer Gott, diese Völker nicht mehr vor euch vertreiben wird. Sie werden euch zu einer Falle und zu einer Gefahr werden, wie eine Geißel an euren Seiten und wie Dornen in euren Augen. Das wird so lange dauern, bis ihr aus diesem schönen Land verschwunden seid, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. 14. Ich werde bald sterben, wie alle Menschen. Ihr sollt aber von ganzem Herzen wissen, dass keine einzige der guten Versprechen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, unerfüllt geblieben ist. Alle sind für euch wahr geworden. 15. Aber so wie der Herr, euer Gott, seine guten Versprechen erfüllt hat, so wird er auch alle seine Drohungen erfüllen. Er wird euch aus diesem schönen Land entfernen, das er euch gegeben hat. 16. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, brecht, den er euch gegeben hat, und andere Götter verehrt und anbetet, dann wird der Zorn des Herrn gegen euch entbrennen. Ihr werdet schnell aus diesem schönen Land verschwinden, das er euch gegeben hat.